Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Entschuldigungen, die nicht angenommen wurden. Hat sich bei euch schon mal jemand entschuldigt für eine Sache, die sehr gravierend war? Vielleicht jemand, der euch sehr verletzt hat und der kam dann und sagt, Entschuldigung, bitte verzeih mir. Und ihr habt gesagt, nein, ich kann das nicht verzeihen. Die Verletzung war zu groß oder die Demütigung war vielleicht zu groß. Und umgekehrt hat jemand eure Entschuldigung nicht angenommen. Vielleicht habt ihr jemandem etwa irgendwann mal sehr wehgetan und seid dann zu ihm gegangen und habt gesagt, es tut mir wahnsinnig leid und bitte sei wieder gut. Und er hat gesagt, niet, ich kann das nicht verzeihen. Also, Entschuldigungen, die nicht angenommen wurden, das ist unser Thema. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, darüber erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, das ist Thomas und der ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo Thomas. Ja, erzähl. Hast du entschuldigt oder umgekehrt? Ja, ich habe mich entschuldigt und zwar bei meinem besten Freund. Und zwar ist der im Juni 99 im Urlaub gewesen. Und ja, und seine Freundin und ich, wir waren ziemlich viel unterwegs. Und dann ist es dazu gekommen, dass ich und seine Freundin halt miteinander geschlafen haben. Und daraufhin, das Gewissen, das war natürlich ziemlich mies von mir. Und wollte mich bei ihm entschuldigen. Wie lange wart ihr schon befreundet damals? Eine Ewigkeit, also vom Sandkasten her schon. Also ziemlich lange. Ist das einmal passiert? Habt ihr einmal miteinander geschlafen, während er in Urlaub war? Ja, eine einmalige Gelegenheit. Und daraufhin bin ich zu ihm hingegangen. Nachdem er aus dem Urlaub zurückkam? Ja, natürlich. Ja, hab ihm das dann halt gebeichtet. Und ja, also Gespräch kam gar nicht zustande zwischen uns, weil er mich direkt beschimpft hatte und wollte auch gar nichts mehr mit mir zu tun haben. Er wusste das noch nicht von seiner Freundin? Nein, von ihr gar nicht. Hattest du denn die Freundin von ihm vorher eingeweiht, dass du das tun würdest? Also ich habe ihr gesagt, dass ich ihm das auf jeden Fall sagen werde und naja, sie waren natürlich auch nicht begeistert davon, aber irgendwo mussten wir es machen, weil wir haben auch beide ein schlechtes Gewissen gehabt. Und er hat natürlich mit ihr auch Schluss gemacht. Ne? Er hat Schluss gemacht, wegen dieser einen einzigen Geschichte. Ja, ja, ja. Auch weil sie hat auch ihm beteuert, dass keine Liebe mit dem Spiel war, sondern einfach nur die Lust auf Sex und... Beschreib doch nochmal die Situation. Du bist dann zu ihm hingegangen. War das bei ihm zu Hause? Ja, ja, klar. Und, er wusste ja auch nichts von nichts. Ne? Ja. Dann bist du wieder gegangen, nachdem er dann nichts... Was heißt gegangen? Er hat dich rausgeschmissen. Er hat dich rausgeschmissen. Ja, klar. Also war es auch, wurde auch aggressiv, war es laut, die Stimmung? Ja, aggressiv, aber nur die Stimme jetzt. Er hat irgendwie nicht Prügel angedroht oder sowas, auf gar keinen Fall. Nee, aber einfach nur, ja, er war auch total gefrustet. Ich meine, ich kann es verstehen, ich kann es auch nachvollziehen. Es war auch ziemlich mies von mir jetzt. Ne? Wie hast du denn versucht, dich zu erklären oder die Entschuldigung zu untermauern? Das ging gar nicht. Also ich meine, was hätte ich da auch großartig sagen sollen? Also er hat mich auch gar nicht dazu kommen lassen. Und seitdem ist auch kein Kontakt mehr. Seitdem? Das war im Juni? Seit Juni, ja. Kein Anruf, gar nichts? Gar nichts. Gar nichts, nein. Kannst du das verstehen, dass er jetzt so reagiert hat? Oder hältst du es ein bisschen für übertrieben? Na, übertrieben nicht, aber ich meine, so eine Freundschaft, die so ewig ist wie unsere, da müsste man eigentlich irgendwie schon verzeihen können. Aber du hast es jetzt auch nur einmal versucht bei ihm, ne? Mit der Entschuldigung, ja. Also, warum hast du nicht nochmal ihm geschrieben oder nochmal versucht anzurufen? Also ich kenne ihn. Wenn ich ihm geschrieben hätte, den Brief, den hätte er wahrscheinlich weggeschmissen oder gelesen und dann weggeschmissen. Und nochmal hingehen, das daran ist gar nicht zu denken. Irgendwie. Und ihr lauft euch auch nicht zufällig über den Weg irgendwo? Doch, natürlich. Doch. Doch, klar. Das ist auch schon geschehen seitdem. Das ist auch schon, wir haben es schon gesehen, aber es wird weggeguckt und ich versuche ja auch nicht dann hinzugehen, ist klar. Aber Deswegen ist, wie ist denn eigentlich damals im Sommer das passiert zwischen dir und dem Mädel? Ja, wir waren oft unterwegs gewesen und dann waren wir auch auf einer Party gewesen und ja, ich meine, Alkohol ist keine Entschuldigung, aber es hat es halt leichter gemacht, dass es so passiert ist. Und ja, am nächsten Tag war die Überraschung dann groß bei uns beiden eigentlich. Wie soll es jetzt weitergehen? Tja, wie soll es weitergehen? Also ich würde es ja gerne nochmal versuchen, aber ich wüsste auch nicht, wie ich an ihn rantreten soll. Ja, du kennst ihn so gut, deswegen kann dir wahrscheinlich gar kein Außenstehender da einen schlauen Rat geben, ne? Wenn du sagst, dass er einen Brief gar nicht aufmachen würde, gleich wegschmeißen würde. Ja gut, aber ich habe mit der Reaktion so nicht gerechnet. Versuch's doch ganz einfach mal, versuch es doch mal mit dem Brief. Ich meine, was hast du zu verlieren? Dass du dich nochmal hinsetzt und das genau nochmal aufschreibst und vielleicht auch nochmal Bezug nimmst auf eure lange Freundschaft und wie wichtig er dir ist und ne, alles das, was in dir vorgeht. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, jetzt ist ja auch schon viel Zeit vergangen, ne? Eben. Und er hat auch keine Freundin seitdem mehr gehabt. Und er hat sie auch verstoßen, also komplett verstoßen. Und finde ich eigentlich auch übertrieben, wegen einem Vorfall. Ne? Ist zwar alles sehr mies und so, aber man müsste das ja auch, wenn die Liebe groß ist oder wenn die Freundschaft groß ist, muss man das eigentlich auch verzeihen können. Ja. Unternimm doch nochmal einen Vorstoß oder mail ihm oder was auch immer. Ne? Also auf dem Briefweg. Ja, klar, mach's doch einfach. Ich meine, wie gesagt, du hast nichts zu verlieren. Wenn dir an dieser Freundschaft gelegen ist. Ja, klar. Ist dir gelegen, ne, wo es so eine alte Geschichte ist. Ja, natürlich. Also. Versuch's mal. Ja. Alles Gute, viel Glück. Danke für den Anruf. Alles klar. Doch. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heißt heute Nacht Entschuldigungen, die nicht angenommen wurden. Gibt es so Sachen, solche Vorfälle in eurem Leben, von der einen Seite, von der anderen Seite, dass ihr euch entschuldigt habt oder dass jemand anders sich bei euch entschuldigen wollte und ihr habt gesagt, nein, ich kann es nicht. Es ist mir so schlimm ergangen durch dich, ich kann dir nicht verzeihen. Dir kann ich nicht verzeihen. Patrick ist dran und Patrick ist 18 Jahre Hallo? Alt. Ja, guten Morgen. Hallo Patrick. Ja, hi. Entschuldigungen, die nicht angenommen wurden. Ja, und zwar, ich bin homosexuell und ich hatte... Also mein Ex-Freund, mit dem ich noch vor einem Monat noch zusammen war, ja, da habe ich mit seiner besten Freundin geschlafen. Also ähnlich wie bei Thomas. Mit seiner besten Freundin hast du gepennt? Ja. Wie ist es denn da zugekommen? Ja, wir hatten beide etwas Alkohol getrunken. Ja, und dann ist es halt passiert. Hast du sie verführt? Hat sie dich verführt? Ja, eigentlich wir beide, gegenseitig. Auch eine einmalige Geschichte? Ja. Wie lange wart ihr zusammen, ihr Jungs? 3 Monate. 3 Monate, also noch nicht so ganz lange. Nee, also trotzdem, ich habe ihn ziemlich geliebt und ich liebe ihn immer noch. Wann war das? Wann war das? Das war vor 1 Monat. Wie ist das dann rausgekommen? Sie hat es ihm gesagt. Und wie ging es dann weiter? Hat er sich bei dir gemeldet oder bist du dann zu ihm gegangen? Hast du bei ihm angerufen? Seitdem ist Funkstille. Ja, aber du hast dich da versucht zu entschuldigen. Ja klar, das versuche ich ja immer noch. Ja gut, aber wer, von wem ist denn da der Schritt ausgegangen? Nachdem er das wusste, hat er dich angerufen oder bist du zu ihm hingegangen? Ja, ich zu ihm. Und wie hat er dann reagiert, nachdem du dich entschuldigt hast? Der will einfach nichts mehr mit mir zu tun haben. Und wie hast du wiederum darauf dann geantwortet? Man kriegt das doch nicht gesagt und geht dann raus. Man versucht das dann irgendwie zu reden oder zu rechtfertigen oder zu bitten oder irgendwas zu... Was hast du getan? Ja, der hört mir nicht mal zu. Also ich versuche einen anderen anzurufen und sobald er weiß, dass ich dran bin, legt er sofort auf. Ja, ich meine jetzt aber die Situation, als ihr zum ersten Mal zusammengetroffen seid. Da saßt ihr beiden euch gegenüber. Er wusste es und du hast dich entschuldigt. Wie ging denn da der Dialog? Wie habt ihr euch denn da unterhalten miteinander? Ja, der hat nicht viel gesagt. Er hat nur gesagt, dass es jetzt aus und vorbei ist. Und mehr war auch nicht. Er ist aufgestanden, ist gegangen. Und seitdem versuchst du jetzt immer wieder an ihn ranzukommen? Ja. Wie viel Mal hast du schon versucht? Fast jeden Tag. Und er legt immer wieder auf oder windet sich irgendwie weg von dir? Ja. Wie findest du das denn? Was ich getan habe? Nee, wie er sich jetzt verhält. Ach so, ja, ich kann ihn auch verstehen. Und wie findest du das, was du getan hast? Das ist unverzeihlich. Wobei, da ja hat auch Liebe, es hat mit Verliebtsein nichts zu tun, ne? Es ist ein einmaliger Austausch gewesen. Ja, mhm. Da war, also ich habe da auch nichts empfunden, also für sie. Mhm. Guckt er oder hört er diese Sendung manchmal? Ja, öfters. Kann das vielleicht zufälligerweise sein, dass er heute auch dabei ist? Ja, ich hoffe es. Du hoffst? Er weiß natürlich jetzt, dass er gemeint ist. Du heißt wirklich Patrick? Ja, ich heiße Patrick. Mhm. Komm, jetzt sag was zu ihm. Okay. Gregor, es tut mir sehr leid, was ich dir angetan habe. Und ich weiß, Alina hat es auch ziemlich weh getan. Und ich hoffe, wenn ich dich das nächste Mal anrufe, dass du halt mich auflegst. Mhm. Und dass wir mal etwas drüber reden können. Also, Gregor heißt er, ne? Ja. Lieber Gregor, jetzt, wenn dir was an dem Patrick gelegen ist, dann gib ihm und gib euch noch eine Chance. Das ist zwar ziemlich blöd gelaufen, finde ich auch, aber es ist noch nicht die große Katastrophe. Wenn er jetzt einen anderen Typ nebenher gehabt hätte, in den er vielleicht auch noch verknallt ist und hätte irgendwie parallel da was hätte am Laufen gehabt, dann wäre das sehr schlimm gewesen. Aber dieses ist vielleicht auch so eine Shampoos-Laune einmal heraus passiert. Ich finde, wenn man sich wirklich liebt, sollte man deshalb nicht eine Liebe über den Jordan gehen lassen, sondern man sollte da noch was versuchen zu machen. Gregor. Patrick, hoffentlich hat er zugehört. Ja, hoffe ich auch. Ne? Toi, toi, toi. Dankeschön. Mein Lieber, tschüss. Übrigens, ich finde deine Sendung total klasse und mach weiter so. Dankeschön. Tschüss, und Patrick. Die Sendung mit Stefan Raab, die fand ich auch total gut. Na wunderbar. Tschüss, Patrick. Okay, tschüss. Tschüss. Melanie, 21 Jahre, begrüße ich jetzt. Ja, hallo Jürgen. Hallo Melanie. Bei wem hast du dich entschuldigt? Oder war es umgekehrt? Nein, es war umgekehrt. Also ich habe die Entschuldigung nicht angenommen von meinem Ex-Freund. Was hat er angestellt? Ja, also es ist so, es ist ungefähr jetzt ein gutes Jahr her. Mhm. Wir waren circa ein halbes Jahr zusammen. Mhm. Und er ist Amerikaner und war hier in Deutschland stationiert, bei der amerikanischen US Air Force. Mhm. Und dann musste er zurück nach Amerika, nach Colorado. Mhm. Und ich habe also gedacht, das ist es jetzt. Also ich habe gedacht, das ist der Mann, mit dem... Fürs Leben. Das ist der fürs Leben, mhm. Genau. Und ja, und dann war er circa 2 Monate da oben und ich habe ihn also wahnsinnig vermisst und habe gedacht, meine Güte, was machst du jetzt? Und habe mich dann entschlossen, hochzufliegen, aber für 3 Wochen erstmal. Nach Amerika. Ganz genau. Mhm. Und viele Verwandte, Bekannte haben mich gewarnt, haben gesagt, naja, dass du dich dann mal nicht vertust, weil meistens ist es so, Ausländer sind in ihrer Heimat, zeigen so ihr wahres Gesicht, sagen wir es so. Mhm. Und ich wollte es also nicht glauben, weil hier lief alles total super klasse. Mhm. Also es war echt total optimal. War er in deinem Alter? Nein, er war um einiges älter. So, ich bin 21 und er ist 37. Mhm. Mhm. Und ich war echt oben und ja, und dann fing es auch schon an, also er fing an, so mich praktisch zu unterdrücken, also er hat es ausgenutzt, dass ich in einem fremden Land war, wo ich praktisch keine Mittel hatte. Obwohl du nur zu Besuch da warst, 3 Wochen. Ja, ganz genau, ja, also ich hatte mich wahnsinnig gefreut und habe gedacht, okay, das wird jetzt Amerika und es war so ein großer Traum von mir, mal nach Amerika zu fliegen und ja, und dann war fast jeden Abend Tag wegen Streit, also wegen Kleinigkeiten. Mhm. Noch eine Frage vorher. Hattet ihr denn euch geschrieben oder telefoniert? Ja, klar, oh Gott. Und das war alles in Ordnung? Ja, wir haben telefoniert fast jeden Tag. Also es war ganz krass. Telefonrechnung war tierisch hoch immer. Und also da war die Stimmung wunderbar und als du dann rüberkamst, brach die Stimmung zusammen. Ganz genau. Also er hat sich eine Woche zwar Urlaub genommen, aber es war fast, also hauptsächlich nur Krach. Wie eskalierte es denn dann? Eskalierte es überhaupt, während du da warst? Ja, also ganz genau. Wir sind, um es mal ganz kurz zu beschreiben, wir sind draufgegangen und ich bin kein Typ, der sich jetzt in den Mittelpunkt unbedingt stellen möchte, aber ich hatte ganz einfach nur Lust zu tanzen. So, und dann fing er gleich an, so, ja, ist ja mal wieder typisch, du wackelst mit deinem Hintern und meinst, alle müssten dich jetzt anschauen und musst im Mittelpunkt stehen. Das habe ich also gar nicht verstanden, weil ich überhaupt nicht der Typ bin. Also schon mal sehr böse und sehr unfreundlich, ja, ne? Und alles andere als liebevoll, ne? Ja, und sehr provozierend, muss ich sagen. Und ich bin kein, also ich bin jemand, der sagt, okay, in der Beziehung herrscht Gleichberechtigung. Mhm. Also, und ich möchte auch da respektiert werden und ich respektiere meinen Partner. Gut. Das war absolut nicht so. Das hat er zu dir gesagt. Wie ging es dann weiter? Ja, und das Schlimmste war, er wollte mich mitten in der Nacht praktisch in den Schlaf Sachen vor die Türe setzen. Mhm. Er hat mich praktisch aus dem Bett gezerrt und wollte mich zur Türe zerren und rausschmeißen. War ganz genau, er wollte mich rausschmeißen. Und ich habe gesagt, Moment mal, wo bin ich hier im falschen Film? Du willst mich vor die Türe setzen? Und meinte so, ja, raus. Und ich so, okay, geh mir aus dem Weg, ich gehe. Und das wollte er natürlich nicht. Das war dann nicht, was er wollte, dass ich sage, ich gehe, sondern halt so, ja. Also er aber hat jetzt mal, genau, um es kürzer zu machen. Und jetzt bin ich nach Hause geflogen, nach diesen ganzen Sachen, die da vorgefallen sind, und habe gesagt, okay, du beendest die Beziehung, das hat keinen Zweck. Und habe die Beziehung beendet und kurze Zeit später... Wie hast du die beendet? Über Telefon? Ganz genau, ja. Blieb mir ja keine andere Wahl. Du hättest ja schreiben können. Und ja, okay, aber ich bin kein Typ, der... Ich möchte es gerne persönlich. Ja. Und ja, zwei Tage später habe ich dann erfahren, dass ich schwanger bin. Und ja, und dann habe ich überlegt und hin und her und habe mir gedacht, okay, ein Kind rettet keine Beziehung. Also für mich ist es so... Spann uns nicht auf die Folter. Gibt es dieses Kind? Ja, klar. Das Kind ist da. Ja, es ist jetzt vier Monate. Er hat dann aber irgendwann versucht, sich bei dir zu entschuldigen. Ja, ganz wann klar. Hat er das getan? Sobald er erfahren hatte, dass ich schwanger bin, hat er natürlich versucht... Ja, komm, lass es uns nochmal versuchen und ich liebe dich auf jeden Fall. Und, so, und dann, dann konnte ich nicht mehr glauben, dass er mich liebt. Ah ja, nach diesen Demütigungen, während du da unten warst. Ganz genau. Und wie oft hat er versucht, sich bei dir zu entschuldigen? Eigentlich ja, mehrmals. Also er hat oft angerufen, dann waren das Telefonate tierisch lang. Es waren immer Telefonate, er ist nicht mehr rübergekommen. Ja, er war auch hier unten. Das war ich circa im vierten Monat schwanger. Und da war er für zwei Tage war er hier. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt gebe ich ihm eine Chance, einfach nur auch näher zu dem Kind. Aber dennoch bist du hart geblieben, hast gesagt, ja. Nein. Ja, ganz genau, weil er hat wieder genauso angehört. Also er hat mich ständig nur aufgeregt. Und ich wollte nicht, dass das Kind auch darunter leidet, weil ich meine... Aber du hättest mir noch sagen können, ja, okay, ich verzeihe dir. Aber ich möchte keine Beziehung mit dir haben. Lass uns irgendwie einen vernünftigen Kontakt pflegen, allein wegen des Kindes. Ja, das war mein Anliegen. Das habe ich auch zu ihm gesagt. Aber das will er auch nicht. Es ist dein Kind. Und ich möchte nicht, dass das Kind ohne Vater in Anführungsstrichen aufwächst. Ich möchte wissen, also ich möchte, dass er weiß, das ist mein Vater. Ja, wie hat er denn jetzt auf diesen Vorschlag reagiert? Ja, er war nicht so zufrieden, also er wollte diese Beziehung wieder aufheben lassen. Und wie ist der Stand der Dinge jetzt? Ja, jetzt ist Stand der Dinge, also seit dem fünften Schwangerschaftsmonat habe ich nichts mehr von ihm gehört. Ach so. Also er hat sich gar nicht mehr gemeldet. Ich habe also versucht rauszufinden über seine Eltern, die sind angeblich auch umgezogen und habe versucht, den ausfindig zu machen und es ist absolut nicht möglich. Die Altersklasse. Er hat das Kind, das habe ich gerade, glaube ich, missverstanden, das Kind hat er gar nicht gesehen. Nein. Noch kann ich gesehen. Er weiß praktisch noch gar nicht, ob er jetzt einen Sohn hat oder eine Tochter. Also, die Verbindungen sind gerissen. Ganz genau. Vollkommen gerissen. Ja, er war zuletzt in Jugoslawien, also im ehemaligen Jugoslawien. Er war dort stationiert. Willst du denn nochmal versuchen, einen Kontakt aufzubauen zu ihm, oder ist es das jetzt gewesen? Nee, ich versuche das die ganze Zeit. Also ich bin praktisch richtig verzweifelt, weil ich möchte, das ist für mein Kind. Für das Kind, ja. Für mein Kind möchte ich das gerne. Also Melanie, dann wünsche ich dir viel Erfolg und dass der sich eines Besseren besinnt, dass er zumindest versucht, eine bekanntschaftlich-freundschaftliche Ebene zu dir zu finden, wegen eures Kindes. Ne? Ja, das hoffe ich auch. Ja. Alles Gute, viel Glück. Dankeschön. Tschüss, Melanie. Tschüss. Tschüss. Björn, 28 Jahre, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Unser Thema heißt? Unser Thema heißt Entschuldigung, die ich nicht angenommen habe. Genau. Und zwar geht es darum, ich bin LKW-Fahrer, also schon seit mehreren Jahren. Und nun war ich in Spanien Verkehr gewesen, hatte da einen Arbeitsunfall, gab einen normalen, also keinen Fahrerunfall. Und wurde dann mit einem Hubschrauber nach München gebracht, erstmal in eine Unfallklinik. Warst du schwer verletzt? Teilweise eine Kopfverletzung, und zwar war das eine Narbe von 10 cm, die in einer Privatklinik genäht wurde. Und dann bin ich nach Hause gekommen, hier im Krankenhaus in Wuppertal eingeliefert worden, und habe dann meine Frau, also erwischt, mit einem fremden Mann im Bett, also wie gesagt. Wie, im Krankenhaus erwischt? Nee, so da kann sie nie nach Hause erstmal, und weil ich ihr Bescheid sagen wollte. Und zwar, dann hat sie alles getan. Sie hat mir, wie gesagt, Bilder geschickt, Briefe geschrieben, Blumen mit Fleurrock geschickt und so weiter. Moment, das verstehe ich jetzt nicht. Also, du bist nachdem du den Unfall hast, nach Deutschland geflogen worden. Nach Deutschland geflogen worden, so. Ja. Und in welche, nach Hause zu dir, in Wuppertal? Ja, nach Wuppertal, ja. Mhm. So, und wie hast du da jetzt dann deine Frau, da warst du da erstmal in der Klinik? Nein, ich war erstmal in München in einer Klinik. Ach so. Und dann transportiert nach Wuppertal hin. Ja, und wann hast du jetzt deine Frau da erwischt? Und nachts um 3 Uhr circa. Mhm. Und da warst du wieder aus der Klinik raus, oder wie? Nee, ich bin von München hergekommen nach Wuppertal in ein Krankenhaus und war hier in der Klinik und da haben die gesagt, dass ich mir erstmal noch Wäsche holen soll, Unterlagen und so weiter. Ach so, ja. Und, also da konnte sie gar nicht mit rechnen, dass du nach Hause kommst? Ganz genau, weil ich mal 3 Wochen unterwegs war. Also im Prinzip warst du noch in der Klinik, aber du bist mal nach Hause geschickt worden, um dir was zu holen. Ja, das ist richtig, weil die Spedition da angerufen hat, dass ich in München eigentlich... Und sie hatte dir, jetzt verstehe ich das, und sie hatte dir vorher wahrscheinlich dann nach München immer Blumen geschickt und gute Besserung gewünscht und telefoniert und sowas. Ja, Briefe geschrieben, auch Bilder von sich. Da bin ich halt einfühlen. Für meinen Liebling, ne? So, jetzt kommst du da in Wuppertal in deine Wohnung, in eure Wohnung. Ja, genau. Und sie ist mit dem anderen zugange. Ganz genau. Was hast du gemacht? Ich habe mir das da so gesehen, wie gesagt, und ich habe auch nicht geschimpft, auch nicht geschlagen, brutal, sowas wurde ich gar nicht. Mhm. Und dann sagt, gut, okay, jetzt weiß ich, was alles los ist. Habe meine Reisetaschen genommen, habe meine Wäsche gepackt und wie gesagt. Ins Krankenhaus wieder. Ja, und von da aus habe ich mir dann selbst eine Wohnung gesucht, wo ich jetzt auch noch drinne wohne. So, und jetzt alles Mögliche versucht, also um mich wieder zu gewinnen. Und irgendwie habe ich das nicht akzeptiert, also dass ich diese Entschuldigung nicht annehmen tue. Aufgrund dessen hätte sie das vorher irgendwie sagen können, sagen wir so zum Beispiel. Hör mal zu, ich gehe mal aus mit einer Freundin auf der Rolle. Und falls ich jemanden kennenlerne hier und da, die ist das dann. Wie lange wart ihr denn zusammen vorher? 23 Jahre verheiratet und 25 Wie bitte? Jahre. Du bist 23 Jahre verheiratet, ja. Wie bitte? Du bist 28 Jahre alt. Nein, das war ein Irrtum. 48, hatte ich auch gesagt. Du bist 48? Ja, so. Nee, das hab ich falsch mitgekriegt. Ja, ich habe gerade 28 gesagt. Nein, so, steht auch bei mir 28. Nee. Jetzt ist 23 Jahre verheiratet. 23 Jahre verheiratet. 23 Jahre. Und 2 Jahre Verlobungszeit, also insgesamt 25 kennen. Ne? Und dann hat sich, dann durch diesen Vorfall ist das alles auseinandergebrochen. Ja, teilweise, wie gesagt, durch, weil ich das nicht akzeptiert habe, ihre Entschuldigung. Wie hat sie sich denn entschuldigt? Erstmal, wo sie da gesehen hatte, wo sie mit dem Typ da im Bett war, hat sie erstmal geweint, bitterlich, und wollte mich im Arm nehmen, ich habe ja aber abgewehrt. Und irgendwie kann ich das nicht akzeptieren. Ist klar. Hat sie dann hinterher irgendwie sowas gesagt, das war hier eine einmalige Sache? Nee, nicht in dem Sinne so. Sie meinte, sie wäre viel vernachlässigt worden, das tue ich auch einsehen, auch akzeptieren. Auch von dessen, weil ich 3 Wochen beruflich unterwegs war teilweise. Wie viel Mal hat denn deine Frau versucht, sich bei dir zu entschuldigen? Sehr oft? Ja, sehr, sehr oft. Ne? Und du bist immer... Ich kann mich nicht akzeptieren vom Seelischen, so, ja, ich weiß das nicht, also irgendwie fand ich sowas nicht korrekt, allein schon der ganzen Zeit von den 23 Jahren, klar. Dass ich da so hintergangen wurde. Ich habe ja teilweise auch mit für ihr mit mal Luft, Geld ist klar. Jetzt lebst du alleine seitdem? Seitdem lebe ich alleine. Wie lange lebst du jetzt schon alleine? Das ist es vor kurzem passiert, und zwar genau am 28. Oktober dieses Jahres. Ach so, so frisch ist das. Ist erst frischer, wir sind noch in der Trennungszeit, und sie versucht eben, wie gesagt, die Ehe aufrechtzuerhalten. Gibst du der ganzen Sache denn noch eine Chance, oder sagst du nein, definitiv nicht? Das ist sehr, nicht. Sehr schwer zu sagen. Ich glaube, ohne äußerliche Hilfe würde ich das kaum schaffen, sei es jetzt durch eine Eheberatung oder irgendwie eine öffentliche Talkshow im Fernsehen etc. oder so. Was, durch eine öffentliche Talkshow? Ja, da gibt es ja auch sowas, Verzeihen oder irgendwas von dieser Art. So, also irgendwie, also darin sähst du noch eine Chance, oder wie? Unter Umständen, ja, wenn man da Beratung erwarten könnte oder so, wird da irgendwie eine Chance drin sehen. Also ja, ich will dir mal sagen, mach dir da mal keine großen Hoffnungen. Wenn du in einer Fernseh-Talkshow 10 Minuten mit deiner Frau auftrittst, bilde dir nicht ein, dass da wirkliche Problemlösungen stattfinden. Dann geh lieber, wenn du noch was willst, dann geh lieber zu einer Eheberatung, wo jemand wirklich Zeit sich nimmt, so eine Stunde oder über Wochen mit euch dann, also habe nicht die Erwartungshaltung, dass durch eine Fernsehtalkshow wirklich ein Problem ist. Das kann ich auch nicht so. Ich meine, bloß, dass man irgendwie so, sagen wir, ausführliche Beratung irgendwie erwarten könnte oder was. Das ist, ist in dir noch viel gelegen, letztendlich an der Frau, so ganz tief in dir? Also sagen wir mal vom Seelischen so her gesehen, also wirklich, also vom Herzen her, also hat man sie doch sehr, sehr lieb in einer Art, wir haben auch gute Zeiten erlebt und sowas. Also wenn du das jetzt so sagst, ne, dann würde ich sagen, wenn du das jetzt so sagst, dann würde ich wirklich sagen, versucht es doch einmal nochmal mit seiner Beratung, damit du auch für dich hinterher sagen kannst, wenn es dann nicht klappt, ich habe alles versucht. Und es geht wirklich nicht mehr. Ja, bloß ich komme damit, ich bin nicht seelisch zurecht, wie gesagt, also was man mir da angetan hat nach dieser Zeit. Ja, aber vielleicht ist das, aber vielleicht ist das auch, wenn man in einer Beratungssituation ist, vielleicht kann man dieses auch gegenseitig richtig auf den Tisch legen, besprechen, vielleicht kann man sich besser verstehen. Ja, also, meinst du denn, Jürgen, dass das irgendwie helfen kann? Ich würde es versuchen. Es ist, also, ich würde es einfach versuchen. Vielleicht nutzt es auch nichts, aber es ist noch ein kleiner Strohhalm. Ja, könnte ich vielleicht sagen, aber jetzt kenne ich hier auch keinen und die Zeit, wie gesagt, ist auch begrenzt. Aber zur Zeit, wie gesagt, ich bin noch bei der gleichen Firma, bloß jetzt mache ich nach Begegnungsverkehr. Wenn du gerne von uns noch einen Tipp haben möchtest, vielleicht, ja, vielleicht mal Wuppertal, wo man da hingehen kann, wer das macht, würden wir dir gerne helfen. Du musst dir jetzt auflegen und meine Psychologin, die Petra, ruft dich gleich an. Ja, das wäre so. Okay, von dir. Ja, machen wir das mal. Und, alles gut. Mach weiter so die Sendung, ne? Ja, alles klar. Tschüss. Ja, ja, schön. Tschüss. Ariane. 50 Jahre alt, guten Morgen. Hallo, guten Morgen, liebe Domian. Ich grüße dich von Herzen ohne Schmerzen. Ich habe eine Bitte an dich. Guten Morgen. Und zwar, ich habe das Schlimmste erlebt, was du dir je in deinem Leben vorstellen kannst. Was denn? Ich bin 50 Jahre alt. Ja. Und meine Mutter ist 71. Und vor 28 Jahren hat meine Mutter mit meinem Mann hat sie mich betrogen und hat ein Kind. Das Kind ist inzwischen 28 Jahre alt. Ich habe mich scheiden lassen. Und sie hat also dreimal versucht, Selbstmord zu machen und hat sie also versucht, immer wieder, bitte um Verzeihung, ich kann's nicht, ich kann's nicht. Also die Mutter... Das ist das Schlimmste, was aus einem Menschen passieren kann. Wenn die Mutter, die Mutter hat bei dir um Verzeihung gebeten. Ja. Dich um Verzeihung gebeten. Ja. Also das kann ich nicht, das tut mir leid. Hast du... Das war das erste Mal in meinem Leben, mein Freund, ich kannte ihn also quasi von Sandkasten aus. Und du kannst dir vorstellen, wie schlimm das war. Für mich... Für mich war das Schlimmste, was man mir im Leben überhaupt antun kann. Mit diesem, mein Kind war damals 3 Jahre alt und das ist für mich Welt zusammengebrochen. Ich wusste gar nicht mal wohin. Sag mal, hast du, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, dieser junge Mann, der da entstanden ist, ist ja eigentlich dein Bruder, ne? Ja. Hast du mit dem Kontakt? Ja, ich habe ihm, also voriges Jahr, habe ich mit ihm erstmal eine tolle Aussprache gehabt. Er hat mir gesagt, warum sagst du immer nur guten Tag und dann gehst du wieder. Ja. Weil er kann ja nichts dafür, ne? Ja, ich habe gesagt, du kannst nichts dafür, aber du musst mich verstehen, es ist mir sehr unangenehm und sehr peinlich dir gegenüber. Ich kann dich doch nicht bestrafen, das tue ich auch nicht. Aber ich kann dich nicht innig lieben, wie zum Beispiel meine andere Geschwister, das kann ich nicht. Ariane, jetzt hat deine Mutter sich bei dir immer und immer wieder versucht zu entschuldigen, du kannst das nicht. Nein. Wie steht es denn mit deinem Mann? Hat ich der bin sich... geschieden. Ja, wie hat der sich denn damals verhalten? Er hat zu mir gesagt, mein Gott, das ist ja keine Seife, das man verbrauchen kann. Und habe ich gesagt, weißt du was, noch dämlicheren Antwort kann ich mir nicht vorstellen. Verstehe ich nicht, die Antwort verstehe ich nicht. Es ist keine Seife, die man verbrauchen kann? Ja. Was ist keine Seife, die man verbrauchen kann? Naja, zum Beispiel, dass er jetzt mit ihr Liebelei gemacht hat und dass er jetzt ein Kind gezeugt hat, dann muss man ja verstehen können, das ist doch keine Schande. Also für mich ist das schon eine Schande. Hast du dich denn damals direkt danach von ihm getrennt? Sofort. Sofort, ach so, sofort. Ach so. Ich konnte das nicht mehr. Ich verständlich. Und vor allen Dingen, wenn er das dann auch noch so dämlich begründet, ne? Ja. Und ich meine, Domian, ich bin ein sehr feinfühliger Mensch und sehr sensibler Mensch und sehr korrekter und sehr offener Mensch. Und ich finde, es gibt nichts im Leben, worüber wir uns nicht unterhalten können als Ehepartner. Nun sind aber so sehr viele Jahre vergangen. 28 Jahre, ne? Hast du. Und ich lebe immer noch alleine. Du lebst immer noch alleine. Aber gab es denn vielleicht in den letzten Jahren, dass du vielleicht doch ein bisschen von deinem Standpunkt weggerückt bist und die Mutter wird immer älter, dass du denkst, na gut, ich verzeihe es ihr doch? Nein. Nein. Das werde ich nie tun. Das werde ich nicht tun. Was ich getan habe, also mein Bruder, der hat gesagt, ich bitte dich doch, dass du mich wenigstens akzeptierst und dass du mich nicht bestrafst. Ich sage, das tue ich auch nicht. Wenn du Hilfe benötigst, ich helfe dir gerne. Aber ich bin nicht bereit, mit der Mutter irgendwie welchen Kontakt aufzunehmen. Das heißt, du hast auch gar keinen Kontakt zu deiner Mutter seitdem? Nein. Überhaupt nicht. Ich muss dir denn leider sagen, mein bester Vater der Welt, der ist gestorben voriges Jahr. Mhm. Ich sitze im Rollstuhl, ich habe Krebs, ich habe Leukämie und Knochenmark. Mhm. Und ich muss dir denn sagen, ich habe zwischen ein halbes Jahr und ein Jahr zum Leben. Mhm. Ob du mir glaubst oder nicht, wenn mich jemand jetzt bitten würde und sagen würde, ich würde dir 10 Jahre Leben verlängern, würdest du ihr verzeihen, würde ich sagen, nein, ich würde lieber eher sterben. Mhm. Denn diesen Schmerz, was sie mir angetan hat, weißt du, das ist genauso, wenn du denn jetzt eine Blume hast und die Blume fängt an zu blühen und du schneidest sie denn ab und die kann sich gar nicht entfalten. So ist das mein Leben gewesen. Und ich sage dir nur eins, ich sehe in jedem Menschen eine bestimmte Blume, bestimmte Pflanze, bestimmten Blatt, bestimmte Farbe. Nur so kann ich diese Menschen in mein Blumenparadies umwandeln, kann ich sie besser ertragen. Also du bist für dich entschlossen, auch in Anbetracht deiner schweren Erkrankung, dass du, ich will es jetzt mal ganz, ganz drastisch ausdrücken, dass du dieses Nicht-Entschuldigen mit in dein Grab nehmen wirst. Ja, das nehme ich. Wenn ich mir sage, wenn sie denn halt eben gesagt hätte, ja, ich habe Fehler gemacht, ja, dann würde ich denn schon überlegen. Aber sagt sie das denn nicht? Dass sie, nein. Sie hat zu mir gesagt, na ja, dein Vater ist 14 Jahre älter als ich und du musst das ja auch verstehen, ich habe auch Gefühle. Aber wenn man sich entschuldigt, versucht man das doch irgendwie zu erklären. Wie war das jetzt ihre Erklärung schon? Ja. Ich muss das halt eben verstehen, er ist 14 Jahre. Ich habe ja auch doch meinen Vater nicht aufgedrängt, dass sie ihm heiratet. Sie hat nie zu dir gesagt, Kind, das tut mir sehr leid, dass das passiert ist. Es ist eigentlich eine Schande, dass es passiert ist. Nein. Nie, niemals. Nein, das hat sie nicht getan. Und jetzt hat sie denn von ihm gehört, er hat mich besucht und hat gesehen, dass ich im Rollstuhl bin und dass ich denn zwar ein sehr fröhlicher Mensch bin, aber dass ich denn halt also wirklich sehr krank bin. Also ich habe jetzt schon Morphium und im Endstadium und so weiter und so fort. Und er hat zu mir gesagt, ihm tut das in die Seele leid, dass sie mir das angetan hat. Ihm ist peinlich und unangenehm. Ihm, ja. Und er hat gesagt, wenn du jetzt nicht mehr kannst, ich werde alles dafür setzen, dass es dir gut geht. Egal, wann diese Endstation kommt. Da habe ich gesagt, nein, das brauchst du nicht zu tun. Aber zumindest ein sehr nettes Signal von ihm, ne? Und ja, er ist lieb und nett. Ich würde das leugnen, also ich würde da lügen, wenn ich denn jetzt was anderes sage. Ariane, sag mir noch, wie hat denn damals dein Vater darauf reagiert, als deine Mutter schwanger war von deinem Mann? Mein Vater hat das nicht gewusst. Ich habe meinen Vater nach meiner Scheidung halt ihm mitgeteilt. Und er hat gesagt, was soll ich machen? Ich bin auch schon alt. Und was soll ich denn tun? Ich verzeih ihr. Verzeih ihr doch mal auch. Also die sind ja zusammengeblieben. Ja, und ich habe meinen Vater so mitgeteilt, ich liebe meinen Vater über alles. Und ich habe gesagt, du bist die schönste Sonne für mich in meinem dunkleren Leben. Aber Vati, ich kann's nicht. Es gibt Menschen... Hat er das verstehen können, dass du es nicht kannst? Ja. Ja. Er hat nur zu mir gesagt, das musst du wissen, ich zwinge dich dazu nicht. Und ich muss dir sagen, Domian, ich habe seitdem niemals einen männlichen Partner in meinem Leben irgendwie verlangt oder gespürt oder gewollt. Das heißt, du warst so grundtief verletzt und enttäuscht von Männern auch, dass du gesagt hast, in meinem Leben nie mehr. Nee. Nee. Und ich habe jetzt zum Beispiel vor Dreivierteljahr bei einem Geburtstagsfeier einen ganz lieben, netten Mann kennengelernt. Also wirklich ganz lieb, ganz nett. Und der kennt mich nur im Rollstuhl. Der kennt mich nicht, wo ich noch gesund war. Und der hat zu mir gesagt, weißt du, deine Seele ist so rein wie ein Wasserfall. Und du bist so lieb und so nett und ich möchte dich gerne näher kennenlernen. Dann habe ich zu ihm gesagt, sei mir bitte nicht böse, ich kann das nicht. Dann hat er mich gefragt, warum? Da habe ich ihm gesagt, pass mal auf, ich habe Krebs, ich sterbe bald und ich möchte auf keinen Fall dich irgendwie in einen traurigen Situation hinterlassen. Hat er das dann angenommen, akzeptiert? Nein, er liebt mich immer noch, er schickt mich jede Woche die Blumen und er schreibt mir ganz tolle Briefe. Aber Domian, ich kann's nicht. Schreibst du ihm denn zurück? Bitte? Schreibst du ihm auch zurück? Ja, ich schreibe zurück und ich sage, sei mir bitte nicht böse. Mhm. Ich sterbe und du bleibst. Mhm. Und ich möchte auf keinen Fall Trauer hinter mir, also hinter aber das ist vielleicht, jetzt sowieso schon zu spät. Er wird sowieso trauern, wenn du nicht mehr bist. Vielleicht wäre es gar nicht so schlimm, wenn du jetzt, wenn du dich doch ein wenig darauf einlassen könntest. Ich traue mich nicht. Ich kann's nicht. Ich bin so verschlossen. Ich bin so, weißt du, was ich mache? Ich kann dir sagen, Domian, ich mache sehr viel künstlerische Sachen. Mhm. Ich entwerfe sehr viele Sachen, was es also so, ob das jetzt Tiffany ist oder Malerei, Seidenmalerei oder halt eben Ach ja, ich will immer sagen, das passt ja eigentlich gar nicht mehr zu unserem Thema, aber ich möchte das trotzdem noch sagen. Wir wollten uns heute eigentlich nur unterhalten über Entschuldigungen, die nicht angenommen wurden. Nun hast du aber das noch erwähnt, und zum Schluss möchte ich da gar noch doch noch was zu sagen. Wenn dieser Mann so nett zu dir ist und sich so sehr um dich bemüht und du ihn eigentlich auch sehr positiv beurteilst, das tust du ja, so wie du ihn ja geschrieben hast, ja auch. Finde ich schon, dass du das tun solltest und vielleicht da auch nochmal deinem Leben, was ja vielleicht nicht mehr so lange währt, auch nochmal einen schönen Akzent zu geben und etwas Besonderes zu erleben. Das fällt mir so spontan ein, während du das erzählst. Vielleicht wäre das auch sehr schön und sehr gut für dich. Du hast ja da... Nach der Chemotherapie hat er mich dann abgeholt bei Sonnenuntergang in Berlin in Tegel. Mhm. Hat er mich dann mitgenommen. Mhm. Dann hat er mir den wunderbaren Sonnenblumenstrauß geschenkt. Mhm. Das ist doch alles herrlich. Der hat wunderschöne Sachen mir erzählt und der begehrt mich und der findet mich lieb und nett und meine Natürlichkeit, meine Art und Weise. Können wir leider dieses nicht mehr so vertiefen. Nein, ist aber, okay, Domian, aber ich wollte dir bloß mal sagen, jeder ist so, ich finde dich lieb und nett und ich gucke jeden Abend deine Sendung und ich habe gesagt, es gibt nichts Schöneres als Domian anzusehen. Das ist wenn sehr nett du für eine liebe, nette Art hast, weißt du, ich sehe dich immer im Fernsehen, aber du hast einen unheimlichen, lieben, netten Art. Ist egal, in welcher Situation du dich befindest und was die Leute dir erzählen. Aber du hast immer einen lieben, netten ich Arm. Danke dir sehr herzlich. Ja? Denk mal drüber nach. Liebes, Nettes. Und denk mal drüber nach, über diese Meinung, die ich gerade formuliert habe, dass du vielleicht doch dich auf diesen Mann noch einlassen solltest. Ja, und bleib nur mal der leuchtende Stern für mich. Na ja? Wunderbar, ich versuche es. Alles Gute. Ja. Tschüss. Tschüss. 1.37 Uhr. Jetzt sind wir überfällig mit unserer Pause. Und 25 Sekunden. Päuschen. Uhr 38 und 38 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema Entschuldigungen, die nicht angenommen wurden. Und an dieser Stelle schon mal ein Hinweis auf morgen. Morgen sind wir nicht im Fernsehen, nicht im WDR Fernsehen, sondern ausschließlich zu hören im Radio bei 1 Live. Übermorgen sind wir wieder zur gewohnten Stunde auch im Fernsehen zu sehen. Entschuldigungen, die nicht angenommen wurden. Habt ihr schon mal Entschuldigungen nicht angenommen? Oder umgekehrt, hat jemand eure Entschuldigung nicht angenommen? Telefonnummer 0800 567 8111 und die Faxnummer 0800 567 8110 kostenfrei. Carsten, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Entschuldigungen, die nicht angenommen wurden. Jawohl. Wie war es bei dir? Es geht um Folgendes. Ich bin seit 3 Wochen mit meiner Freundin auseinander. Ja. Wir waren aber längere Zeit zusammen, etwas über 5 Jahre. 5 Jahre? 5 Jährchen, ja. Mhm. Und es geht um Folgendes, also wir sind im Streit auseinandergegangen. Mhm. Ich darf mich der auch polizeilich nicht nähern. Du darfst dich ihr polizeilich nicht nähern? Nein, was ist denn da vorgefallen? Folgendes, also sie hat sich versucht, zweimal das Leben zu nehmen. Mhm. Aber meiner Meinung nach nicht wegen mir. Wir haben Streit gehabt, und zwar ging es um Folgendes, um Wochenende. Sie durfte Wochenende abends nicht weggehen, alleine nicht. Und vor allem mit ihrer Cousine und mit ihrer besten Freundin nicht. Wie alt ist sie denn? Die ist 22. Also die ist ein Jahr jünger als ich. Und wer verbietet ihr das? Was heißt verbieten? Das war eine Einigung, die haben wir zusammen getroffen. Ich durfte nicht alleine weggehen. Ach so, ihr beide habt das miteinander ausgemacht. Untereinander, richtig. Mhm, ja. Ja. Nur, wie gesagt, die Cousine von ihr hat ja den Ruf hier in Essen gehabt. Die hat schon einen halben Stadtteil durchgehabt, wenn ich dazu sagen darf. Ich meine jetzt mit Jungs. Ja, ich meine, ich denke nur über diese seltsame Vereinbarung nach. Ihr habt vereinbart, dass sie nicht ausgehen darf alleine. Alleine, mit ihrer Cousine, richtig. Mhm. Das nicht, also wenn ich dabei war, mhm, oder ein Kollege, gemeinsamer Freund von uns. Ist ja auch schon ein bisschen Banane, ne? Das spricht ja nicht für großes Vertrauen. Lass sie doch mit deiner, du hättest sie doch mit der Cousine ausgehen lassen. Was die Cousine macht, ist deren Bier. Was deine Freundin macht, ist wiederum ihre Angelegenheit. Mhm. Aber erzähl mal weiter. Wie gesagt, also Folgendes, meine Freundin ist eine Mitläuferin in dem Thema, sag ich mal. Also, wenn die Cousine was macht und sagt, da ist auch noch ein netter Junge für dich, dann würdest du also mitgehen. Mhm. Mhm. 5 Jahre hat sie ja gehalten. Mhm. Hat sie sich auch dran gehalten. Nur wie gesagt, jetzt vor 5, 6 Wochen, das fing daran extrem zu werden. Mhm. Und da haben wir uns fast jeden Freitag, jeden Samstag drum gestritten und geklopft. Mhm. Was extrem? Sie wollte ausgehen? Unbedingt. Oder? Und unbedingt mit dieser Cousine. Ausgerechnet mit ihr. Mhm. Also nicht alleine, nicht mit ihrer Schwester. Und du hast dahinter Untreue gewittert, dass sie letztendlich mit der ausgehen wollte, um andere Männer anzumachen. Ja, nicht direkt, aber ihr habe ich ja vertraut. Mhm. Nur der Cousine halt nicht, das ist das ja. Ja gut, aber die Cousine kann dir doch völlig egal sein, wenn du ihr vertraust. Also, das sage ich. Ja, okay, nur dann ist es auch eskaliert bei euch. Ja. Wegen dieser Geschichte. Wegen des Weggehens, richtig. Mhm. Alleine weggehen. Also so richtig gekracht hat es. Richtig, ne? Und handgelangt. Also wie gesagt, die hat sich in eine Küche eingesperrt gehabt. Mhm. Und wir haben eine Küchentür, da ist in der Mitte ein Glas. Mhm. So, und da ist die in dem handgelangt. Ich habe es festgehalten gehabt. Sie hat sich gelöst und ist mit der Hand durch die Scheibe durch. Mhm. Da ist aber nicht viel passiert. Die hat sich nur eine kleine Schnittwunde vorher gezogen, hat sich dann aber im Badezimmer eingeschlossen. Mhm. Und dann? Und da hat sie Kreislauf und Blutdrucktabletten geschluckt. Mhm. Extreme Menge. Mhm. Die wurde also auf Intensivstation wiederbelebt. Mhm. Mhm. So, und da kam schon die erste Mal die Polizei zu mir, ne? Mhm. Weil die im Krankenhaus natürlich gesagt haben, wieso, warum. Und vor allem, da war auch ein Psychiater bei, glaube ich, der auch gefragt hat, wieso der Selbstmordversuch. Mhm. Dann stand abends die Polizei bei mir für die Tür. Mhm. Und das ist dann noch einmal in dieser Form vorgekommen. Ja. Ja, und da war das letzte Mal. Da ist sie, also besser gesagt, die Eltern gerichtlich vorgegangen. Und seitdem darfst du dich polizeilich... Absolut nicht. Nein. Du darfst dich ihr nicht näher. Nein, nicht mal in 100 Meter in der Nähe. Mhm. Nicht mal in dem Wohngebiet. Mhm. So, jetzt heißt die Sendung Entschuldigungen, die nicht angenommen wurden. Hast du dich entschuldigt oder hat sie sich entschuldigt? Nein, ich. Mehrmals über Freunde, über Kollegen. Also mit ihrem Bruder habe ich ja noch Kontakt. Der ist auch 19. Mhm. Nix, also da ist gar nichts zu machen. Ich komme nicht an sie dran. Mhm. Persönlich gar nicht. Kann es denn sein, dass diese Entschuldigung gar nicht letztendlich bis zu ihr vorgedrungen ist? Also ich habe ihr sogar per Einschreiben geschrieben. Mhm. Also das heißt, dass sie den Brief nur annehmen durfte. Mhm. Also abgeholt hat sie den Brief. Also gehe ich mal davon aus, dass sie auch gelesen hat. Mhm. Und sie könnte dich zu jeder Zeit erreichen. Die hat deine Telefonnummer und alles. Adresse, Handynummer, private Telefonnummer. Mhm. Ja. Wie hast du dich denn bei ihr entschuldigt? Wie hast du es begründet? Dass ich also im Ernst jetzt tief bereue, dass wir diese Vereinbarung so damals getroffen haben und dieses Misstrauen auch gegen der Cousine über. Mhm. Also ich sag mal, das war übertriebene Eifersucht. Mhm. Jetzt im Nachhinein merkt man das. Mhm. Ist so, aber ja, ich sehe es ja auch. Also deswegen habe ich ja gerade auch immer zu dazwischen gefragt. Also es ist gerade kein Kompliment gewesen für deine Freundin, wie du dich verhalten hast. Hm? Aber, wie gesagt, es ist ja oft gegenseitig gewesen. Sie hat ja gesagt, du darfst nicht mit den und den Jungs weggehen. Ich durfte zum Beispiel mit meinem Bruder nicht weggehen. Die mochte meinen Bruder nicht leiden. Mhm. Ja, und dann haben wir gesagt, gut, also die Cousine hat auch nicht einen guten Ruf von dir und deine Freundin auch nicht. Aber es ist letztendlich jetzt doch zu dem großen Streit gekommen wegen der Cousine und dem Ausgehen mit der Cousine. Richtig. Mhm. Das war der einzige Punkt, ja. Mhm. Nach 5 Jahren? Mhm. Ja. Hast du in diese Entschuldigung auch hineingeschrieben, dass du sie noch liebst und dass du gerne mit ihr wieder zusammen sein würdest? Mehrmals. Ich habe also auch in den Brief geschrieben, habe auch dem Bruder gesagt, dass sie also jeden Freitag, Samstag von mir aus weggehen möchte, mit wem sie will und von mir aus selbst mit Jungs. Mhm. Weil das Vertrauen zu ihr ist ja, sag ich mal, da gewesen, nur das Misstrauen der Cousine gegenüber war größer. Ja, aber da muss ich wiederhole mich jetzt, wenn das Vertrauen zu ihr da war, ja, dann ist das Misstrauen zur Cousine doch völlig belanglos. Du brauchst ja, du kannst der Cousine doch misstrauen. Aber vielleicht kann man, sag ich mal, Mädchen überreden. Vor allem, wenn die Cousine hintersteckt und sagt, ach komm, mach doch ja, und tu doch. Aber ich meine, also das ist schon ist eine seltsame Geschichte, finde ich. Es klingt schon sehr, sehr, sehr, sehr kurios. Hast du ihr denn jetzt auch noch vielleicht eine Perspektive aufgezeichnet, dass ihr ganz viele andere Dinge auch noch ganz anders machen würdet wollen? Oder dass du das gerne machen würdest demnächst? Ja, alles. Also wir haben zusammen eine eigene Wohnung gehabt. Mhm. Die gehörte natürlich, also auf ihren Namen lief die Wohnung. Mhm. Aber die Einrichtung, die haben wir wirklich zur Hälfte jeder bezahlt. Dass ich auch gesagt habe, dass jeder eine eigene Wohnung behält, mhm, dass wir gar nicht also zusammenziehen würden, dass jeder seine Freiheiten hätte, mhm, nachmittags. Dass wir uns also nicht 7 Tage die Woche sehen. Verstehe, ja. Wie die 5 Jahre lang, mhm, also wir haben sie jeden Tag gesehen. Mhm. Was ist jetzt eigentlich mit der Wohnung? Ist sie aufgelöst? Nein, ich sag mal so, ich kann ja nicht mal in die Wohnung, ach, in Nähe. Ach, sie wohnt in dieser Wohnung? Sie wohnt in der Wohnung, mhm, ja noch, obwohl das, sag ich mal, von Einrichtung her jeder die Hälfte, ne? Mhm. Das heißt, also würdest du im Prinzip auch noch, wenn es jetzt endgültig zur Trennung käme, würdest du auch noch Geld von ihr bekommen? Ja, nur wie soll ich das denn machen? Beweisen kann ich das ja nicht. Ich habe keine Rechnung, kein nichts. Die Möbel sind ja auch schon 4, 5 Jahre alt teilweise, Elektrogeräte, alles. Du liebst diese Frau noch? Ja, ja. Und du würdest vieles in Kauf nehmen, um sie wiederzubekommen? Viel, ja. Und dir tut ganz viel leid, was du gemacht hast? Ja, alles, nicht viel, alles. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe gerade auch... Carsten, vielleicht, manchmal geschehen ja Wunder und diese Sendung hören und sehen so viele Leute, vielleicht hat sie das heute Abend ja auch mitbekommen. Vielleicht hat das ja auch eine Wirkung, wenn sie dich jetzt hier so richtig live am Telefon mitbekommen hat. Ja, ich hoffe es. Deshalb, wie gesagt, ist die letzte Hoffnung, die ich habe, dass jetzt irgendwie Verwandte oder Angehörige oder wie gesagt der Bruder zumindest zuhört, dass die da nochmal sagen, er meint es ernst, er geht sogar bis zu Domian, also an die Öffentlichkeit. Ja, und du bist bereit, auch ganz viel wieder gut zu machen, wenn sie bestimmte Forderungen hat oder bestimmte Vorstellungen. Ja, du bist gesprächsbereit, auf jeden Fall. Das ist das Einzige, was ich eigentlich auch möchte, dass man sich noch einmal zusammensetzt und alles klärt und regelt und wirklich, wenn es nicht hinhauen sollte, dass man als Freunde zumindest noch Kontakt behält. Gut, dann wünsche ich dir oder wünschen wir dir, dass deine Ex-Geliebte oder hoffentlich nicht Ex-Geliebte zugehört hat oder verwandte Freunde und dass ihr zumindest noch mal miteinander reden könnt. Vielleicht um eine kleine Chance noch zu greifen, die da ist. Das ist ja das Einzige, was, wie gesagt, also nur noch einmal zusammen sitzen. Von mir aus, die kann auch irgendeine Person mitbringen, wenn sie mir nicht traut oder wenn sie Angst hat, dass sie irgendeine Vertrauensperson noch mitbringt. Also ich wünsche viel Glück. Jo, danke, du. Richtig gutes Glück. Vielleicht renkt sich ja doch nochmal alles ein. Klingt zwar sehr kompliziert, aber vielleicht, man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Okay, danke. Alles Gute, tschüss. Ciao. Benny. Hallo Domian. Hallo Benny. 20. Ja, genau. Heißt du wirklich Benny? Ja. Ehrlich? Ja. So, im Pass steht Benny? Ja, warum? Nein, das ist, ich dachte, das ist ein Kosename oder eine Abkürzung. Von Ben oder so? Ach, nee, von Benjamin. Ach, von Benjamin, ja. Also, ja. Alle nenne ich Benny. Dann werde ich das auch mal tun. Mhm. Benny. Entschuldigung. Ja. Hast du dich entschuldigt, oder? Ja, entschuldigt habe ich mich, aber wurde nicht angenommen. Bei wem hast du dich entschuldigt? Bei meinem Onkel. Was hast du angestellt vorher? Naja, es war vor 5 Monaten. Da war eine Familienfeier bei meiner Tante. Mein Cousin hatte Geburtstag. Mhm. Und, zu später Stunde so, waren auch alle, also ich war ziemlich betrunken, meine Tante auch. Mhm. Und die Männer, die waren gerade, ja, waren auf Jürg irgendwo und da haben wir miteinander geschlafen. Du und deine Tante? Ja. Wo waren die Männer auf Jürg bei einer Familienfeier? Ja, die sind unterwegs gewesen, irgendwo, weiß ich nicht. Außerhalb der Wohnung? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Hast du mit deiner Tante geschlafen? Ja. Die Tante ist die Schwester von deiner Mutter, deinem Vater? Ja, von meiner Mutter. Die Schwester von deiner Mutter. Wie alt ist die? Die ist 38. 38? Mhm. Wie kam es denn dazu? Ja, ich weiß auch nicht. Also, wir wollten es eigentlich beiden nicht. Also, ich sag mal so nach normalen Maßstäben so, aber irgendwie, wie gesagt, wir waren ziemlich betrunken und dann... Hat die dich angemacht? Ich weiß es wirklich nicht. Hast du die früher schon... auch attraktiv gefunden, interessant? Ja, attraktiv ist auf jeden Fall. Aber nicht, also ich wäre noch nicht mal auf den Gedanken gekommen. Mhm. Aber was ist dann eben da passiert? Und du hast dann aber nicht da übernachtet, weil die Männer kamen ja irgendwann vermutlich zurück, ne? Nee, nö. Ihr habt Sex miteinander gehabt und das war's dann? Nee, also ich war schon noch danach da, aber da ist auch danach nichts mehr passiert. Also die kamen nach Hause und dann... Mhm. So, wie hat er denn das jetzt rausgekriegt? Ja, meine Tante ist ziemlich ehrlich. Also erstmal hatten wir am nächsten Tag nochmal darüber gesprochen, weil ich konnte mich selber auch nicht mehr so ganz daran erinnern. Und wie steht sie denn dazu? Ja, sie hat gesagt, das dürfte auf jeden Fall nicht nochmal passieren. Aber genauso stehe ich auch dazu. Also das darf eigentlich nicht sein. Ne? Ist klar, aber hat sie gesagt, hat sie irgendwie zum Ausdruck gebracht, wer da die treibende Kraft war? Sie oder du? Nee, eigentlich nicht. Hat sie nicht gesagt. Aber dann hat sie es weitergegeben und gebeichtet bei ihrem Mann. Ja, genau. Noch an dem nächsten Tag, oder? Nee, das kam erst eine Woche später oder so. So, und dann hast du dich mit dem Onkel getroffen, oder wie? Nee, dann ist meine Tante zu mir gekommen und hat gesagt, ich sollte mal runterkommen. Und also ich wohne im gleichen Haus, nur... Ach, das auch noch? Ja, 3 Etagen darüber. Ach du Himmel. Und ich hatte auch immer ein ziemlich gutes Verhältnis zu meinem Onkel, also mit dem konnte ich super sprechen und so, und das ist jetzt vorbei, ne? Ja, was hast du ihm dann gesagt? Ja, ich habe eigentlich ziemlich wenig gesprochen. Also ich bin mit meiner Tante dann dahin oder meine Tante mit mir. Und da hat er erstmal ziemlich einen Aufstand gemacht und so. Und ja, ist ja auch verständlich, ist klar, ne? Ich glaube, ich hätte genauso reagiert. Und ja, zum richtigen Gespräch kam es da eigentlich nicht. Und dann in Wortgefecht sind wir dann so auseinandergegangen und seitdem war eigentlich nichts mehr. Wie war denn das Wortgefecht? Hast du dann doch noch versucht, dich zu verteidigen? Ja, zu verteidigen gibt es da ja eigentlich gar nicht. Ja. Also ich habe mich nur entschuldigt. Also du hast ihm klipp und klar gesagt, ich schäme mich dafür, es tut mir unglaublich leid. Ja. Hast du gesagt? Ja. Und dennoch hat er gebrüllt oder ist laut gewesen und das war's dann. Ja. Wohnst du bei deinen Eltern auch noch? Ja. Die wohnen also auch in dem Haus? Ja, wobei die wohnen 4 Etagen unter mir, also ist ein ziemlich großes Haus. Okay, aber jetzt ist das doch rund in der Familie wahrscheinlich, ne? Wissen deine Eltern das auch? Nee, die haben das nicht, also weiter erzählt haben sie zum Glück nicht. Ach so. Obwohl sie es normalerweise machen, aber bei so einem Fall. Mhm. Weißt du, was ich komisch finde an dieser Geschichte? Ich weiß es nicht, vielleicht tue ich ja Unrecht, aber ich habe es irgendwie so ein Gefühl, dass die dich verführt hat. Und sie ist die Ältere und die Erfahrene, du bist erst 20 Jahre alt. Mhm. Und wenn sie mit ihren 38 Jahren nicht besinnungslos besoffen war, und das war sie offensichtlich nicht, ne, so wie ich es verstanden habe. Nee. Ihr wart ein bisschen angezwitschert, aber nicht richtig sturz und dicht, ne? Nee. Ja. Dann hat sie da wirklich die Grenzen zu ziehen. Ja. Und sie ist wirklich, wie gesagt, die Erfahrenere und hätte das verhindern müssen. Und ich finde auch komisch, dass dein Onkel dich jetzt da zur Sau macht. Der soll seine Frau zur Sau machen. Ja, das weiß ich ja nicht, ob der das auch gemacht hat, ne? Mhm. Also ich schätze mal schon, dass der da auch ziemlich rumgemeckert hat, aber... Mhm. Hast du denn jetzt seitdem das jetzt mit dem Onkel so auseinandergegangen ist, mit deiner Tante nochmal geredet? Ja, eigentlich versuche ich dem so ziemlich aus dem Weg zu gehen. Was aber nur schwierig ist, wenn man in einem Haus wohnt, man begegnet sich doch mal im Flur oder im Keller oder weiß ich wo. Ja, schon, aber dann begrüßt man sich und tut so, als wäre nichts gewesen. Mhm. Was gedenkst du jetzt weiter zu machen? Ja, da frage ich dich. fragst du mich. Ich glaube, du kannst da nicht mehr viel machen. Ja, ich habe mich entschuldigt und... Du hast dich entschuldigt. Du kannst es vielleicht nochmal machen, vielleicht in schriftlicher Form an ihn. Und dann ist es aber auch gut. Und dann muss erstmal Gras über die Sache wachsen. Mhm. Und ich würde dir das auch genau andersrum sagen, weißt du wahrscheinlich, wenn du mich kennst. Mhm. Aber ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass du da reingezogen worden bist in diese Geschichte. Und dass sie die Schuldigere ist als du. Gut, du bist auch ein erwachsener junger Mann, aber dennoch. Ja, wobei das in der Beziehung eigentlich nicht viel mit dem Alter zu tun hat, glaube ich, ne? Ja, finde ich schon. Sie ist eine verheiratete 38-jährige Frau, sie ist deine Tante. Klar. Sie hat dir nicht an die Hose zu gehen. Ja. Ne? So. Und wenn du angefangen hättest, hätte sie dir eine scheuern müssen und gesagt, hier Junge, so nicht, ne? Mhm. Habe sie jetzt mitgemacht. Ja. Du kannst nichts machen. Du musst Gras über die Sache wachsen lassen. Vielleicht drängt sich es irgendwann ein, vielleicht wird man irgendwann nicht mehr drüber reden und das ist dann gut. Aber mehr kannst du nicht machen. Vielleicht noch einmal ihm sagen, pass auf hier, so und so, es tut mir wirklich sehr leid. Ich möchte, dass du das nochmal weißt. Wir sind etwas im Streit auseinandergegangen oder es war etwas laut, aber ich entschuldige mich nochmal und ich kann jetzt auch mehr dann nicht unternehmen. Ja, das ist nur so schade, weil ich hatte wirklich ein super Verhältnis zu dem und... Das ist aber jetzt kaputt. Ja. Das ist zumindest jetzt erstmal richtig gravierend gestört. Das kann man nur hoffen, dass vielleicht die Zeit da die Wunden ein bisschen heilt, dass in ein paar Jahren vielleicht die Verhältnisse irgendwie anders sind und dass man das vergessen hat, ein bisschen vergessen hat. Hm? Ja. Benny, ja. Schlaf nicht mehr mit deinen Tanten oder so. Nee, ich werde mich hüten. Such dir junge, knackige Mädchen. Ja. Tschüss, Benny. Alles klar. Tschüss. Danke. Tschüss. Timo, 26 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Timo. Ja, bei wem hast du dich entschuldigt? Ich wollte mich bei meiner japanischen Freundin entschuldigen, aber das ist leider nicht angenommen worden. Und zwar, die Story läuft folgendermaßen ab. Ich hatte sie im Oktober besucht und wir hatten 3-4 wunderschöne Tage zusammen. In Japan? In Japan, aha. Ja. Kanntest du sie vorher schon? Ja, ich habe sie Anfang des Jahres in Neuseeland kennengelernt. Ach so. Und da hatten wir auch über 3 Monate, sage ich mal, eine wunderschöne Zeit zusammen. Und dann waren wir 6 Monate circa auseinander. Dann lief der Kontakt weiter wunderbar über E-Mail und auch über Telefon. Und ja, und da hatten wir 3 Tage wunderschön zusammen in Japan. Und dann hatte sie nur einen Tag was zu tun. Und da sollte ich auf eigene Faust was unternehmen. Und da habe ich was Fatales begangen. Und zwar habe ich dann auf eigene Faust ihr Zuhause aufgesucht. Ihre Eltern? Ja, sie wohnt noch bei ihren Eltern. Sie ist 28. Das scheint wohl irgendwie so Mode zu sein, dass Japanerinnen etwas länger bei ihren Eltern wohnen bleiben. Du bist auf eigene Faust quasi dann zu den Schwiegereltern gespielt. Ja, ich war in der Jugendherberge. Ja. Und hab dann dort geklingelt und wollte sie eigentlich überraschen. Und sie war aber nicht da. Und der Vater, also und ich, wir konnten uns nicht miteinander verständigen. Ich habe dann noch so circa 1/2 Stunde gewartet, in der Hoffnung, dass sie dann auch kommt. Aber das war nicht der Fall. Dann bin ich wieder zurückgegangen. Und dann hat sie mich am Abend dann angerufen. War vollkommen aufgebracht. Und warum? Warum? Das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt. Und das hat sie mir aber nicht gesagt. Da war sie relativ verschlossen. Also sie war erstmal nur aufgebracht. Sehr aufgebracht sogar. Nun wittern wir alle schon, dass du gegen irgendeine Tradition verstoßen hast. Genau, richtig. Ja, und zwar, also dann habe ich noch vor Ort nochmal versucht, sie zu kontaktieren. Das ist mir dann aber, ja, so halbwegs gelungen nur. Also nur so ein flüchtiger Anruf, wo sie auch fast wieder aufgelegt hat. Ja, und dann war ich da relativ enttäuscht, frustriert und bin dann nach Hause geflogen. Hast du dir denn hier mal von irgendeinem Japan-Kenner erklären lassen, was du falsch gemacht hast? Ja, ich habe da so eine Art Forum im Internet gestartet und da habe ich mal so eine Frage gestellt und da habe ich auch relativ viel Resonanz bekommen. Und da habe ich dann festgestellt, das muss man sich so vorstellen, wenn ein Fremder, ist eigentlich egal ob Japaner oder Europäer, in das Haus von einem Mädchen geht, die da noch wohnt, dann ist das eine Art Heiratsangebot. Ach so. Und das hat mich dann natürlich auch umgehauen. Aber das heißt, sie will dich gar nicht heiraten, wenn sie da sauer war, dass du da hingegangen bist. Ja, also gesprochen haben wir darüber nun natürlich noch nicht, aber ich meine, also unsere Liebe war ja auch noch relativ frisch. Es ist schon ein sehr intimer Vorgang, in dieses Haus zu gehen und der sehr symbolträchtig ist, vermutlich. Ja, aber ich habe mir ja überhaupt nichts dabei gedacht in dem Sinne. Ist sie denn, ist sie Studentin oder was macht sie? Nein, sie arbeitet normal und wir haben uns halt in Neuseeland kennengelernt im Urlaub, so ein typischer Backpacker-Trip. Nein, ich denke nur ein bisschen, hat sie denn nicht so, sie müsste doch eigentlich Verständnis dafür haben, dass man das in einem anderen Kulturkreis eben nicht so weiß. Ja. Aber offensichtlich scheint sie da nicht. Das dachte ich mir auch, aber also in Japan scheinen viele Dinge anders zu laufen. Oh ja, das ist so. Jetzt hast du eine Hand gegen in der Öffentlichkeit ist tabu. Ja, also, jetzt hast du dich bei ihr entschuldigt. Ja, also ich habe dann noch einmal angerufen und ich habe dann auch mal versucht, in Japan ein Treffen zu arrangieren. Aber beides ist halt abgeblockt von ihr. Ja, und ich sag mal, seit 2 Monaten habe ich nichts mehr von ihr gehört. Also ganz klassisch, diese Entschuldigung wurde nicht angenommen. Richtig, ja. Und meine Intuition sagt, die Sache kannst du wohl auch vergessen. Ja, sehe ich genauso. Ja, und Japan ist so unglaublich weit weg, dass da wahrscheinlich überhaupt nichts mehr zu holen ist. Diese Long-Distance-Beziehungssache, ich war ja eh ein bisschen unsicher. Ja, es ist wirklich, also eine sehr heftige Entfernung und dann auch noch in diesem anderen Kulturkreis. Guck dich mal ein bisschen hier so in unserem kleinen Euroland um. Vielleicht findest du da ja auch ein nettes Mädchen. Okay. Timo, alles Gute. Danke für den Anruf. Tschüss. Ja. In der Technik Hans-Jürgen Wilde heute Nacht. Morgen Nacht sind wir nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio von 1 Uhr bis 2 Uhr. Und übermorgen sind wir wieder im Fernsehen. Radio 1 Live, WDR Fernsehen, 1 Uhr. Entweder bis morgen oder bis übermorgen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und sage Tschüss und Bye-bye.